Erster, ich ließ mich finden von Leuten, die nicht nach mir fragten. Ich sagte, hier bin ich. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht rief. Zweiter, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt. Ich tat dies zu einem Volk, das nicht hören wollte. Sie gingen ihren eigenen schlechten Weg. Dritter, diese Leute machten mich immer wieder wütend. Sie opferten in Gärten und räucherten auf Ziegelsteinen. Vierter, sie saßen in Gräbern und schliefen an verbotenen Orten. Sie aßen Schweinefleisch. Ihre Schüsseln waren voll mit unreinem Essen. Fünfter, sie sagten, bleib weg, komm mir nicht zu nah. Ich bin heilig für dich. Rauch stieg in meine Nase. Es war ein Feuer, das immer brannte. Sechster, ich habe alles aufgeschrieben. Ich werde nicht schweigen, bis ich sie bestraft habe. Ich werde sie für ihre Taten bestrafen. Siebter, Jahwe sagt, ich bestrafe euch für eure Fehler und die Fehler eurer Väter. Sie haben auf Bergen geräuchert und mich auf Hügeln nicht geehrt. Ich werde sie zuerst für ihre Taten bestrafen. Achter, Jahwe sagt, wenn man in einer Traube guten Saft findet, sagt man, zerstöre sie nicht, denn es ist Gutes darin. So werde ich auch wegen meiner Diener handeln. Ich werde nicht alles zerstören. Neunter, ich werde Nachkommen aus Jakob machen. Aus Juda mache ich Erben meiner Berge. Meine Auserwählten werden das Land bekommen. Meine Diener werden dort wohnen. Zehnter, die Ebene Scharon wird eine Weide für Schafe sein. Das Tal Akkor wird ein Ort für Rinder sein. Dies ist für mein Volk, das nach mir gefragt hat. Elfter, ihr habt Jahwe verlassen. Ihr habt meinen heiligen Berg vergessen. Ihr habt einen Tisch für den Gott des Glücks gedeckt. Ihr habt dem Gott des Schicksals Wein eingeschenkt. Zwölfter, ich werde euch mit dem Schwert bestrafen. Ihr werdet alle getötet werden. Ich rief euch, aber ihr habt nicht geantwortet. Ich sprach, aber ihr habt nicht gehört. Ihr habt getan, was mir nicht gefiel. Ihr habt geliebt, was ich nicht mochte. 13. Darum sagt der Herr Jahwe, 14. Meine Diener werden sich freuen und jubeln. Ihr aber werdet vor Schmerz schreien und weinen. 15. Euren Namen werden meine Auserwählten als Fluch benutzen. Sie werden sagen, der Herr Jahwe soll dich töten wie jene. Seine Diener aber wird er mit einem neuen Namen nennen. 16. Wer im Land segnen will, wird sich beim wahren Gott segnen lassen. Wer im Land schwören will, wird beim wahren Gott schwören. Die früheren Sorgen sind vergessen. Sie sind vor meinen Augen verborgen. 17. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Niemand wird mehr an die alten Dinge denken. Sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. 18. Freut euch und jubelt immer über das, was ich mache. Ich mache Jerusalem zu einem Ort der Freude. Seine Bewohner werden sich freuen. 19. Ich werde mich über Jerusalem freuen. Ich werde mich über mein Volk freuen. Man wird dort kein Weinen mehr hören. Man wird dort keine Klage mehr hören. 20. Dort wird kein Baby nur wenige Tage alt werden. 21. Sie werden Häuser bauen und darin wohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. 22. Sie werden bauen, und nicht ein anderer wird darin wohnen. Sie werden pflanzen, und nicht ein anderer wird die Früchte essen. Mein Volk wird so lange leben wie Bäume. Meine Auserwählten werden nutzen, was sie gemacht haben. 23. Sie werden nicht umsonst arbeiten. Sie werden keine Kinder für ein schnelles Unglück bekommen. Sie sind ein Volk, das Jahwe segnet. Ihre Kinder werden bei ihnen sein. 24. Es wird passieren, bevor sie rufen, antworte ich schon. Während sie noch sprechen, höre ich schon zu. 25. Wolf und Lamm werden zusammen grasen. Der Löwe wird Stroh fressen wie Rinder. Die Schlange wird Erde essen. Sie werden keinen Schaden tun. Sie werden nichts zerstören auf meinem heiligen Berg. Das sagt Jahwe.